Hallo Toulouse. Bonjour Hambourg und natürlich auch herzlich willkommen allen anderen Hörerinnen und Hörern zu unserer siebten Folge. Ja, siebten Folge Wollgespräche. Da sind wir selber überrascht. Ja, doch, siebte Folge. Wow. Nicht schlecht. Hallo Julia, wie ich bei Skype sehe, bist du eher sommerlich gekleidet, während in Deutschland tatsächlich der Herbst eingetroffen ist und ich heute so das erste Mal wirklich gefroren habe in diesem Jahr. Ja, also irgendwann muss ja dann auch hier mal wärmer sein als bei euch, oder? Nachdem die letzten Male bei euch immer der Hochsommer ausgebrochen war. Aber ja, wir hatten heute... Im September hatten wir es sommerlich. Ja, wir hatten 23 Grad, es war ganz angenehm, aber es geht jetzt hier auch langsam dem kühleren Wetter entgegen. Also morgens ist es schon recht frisch. Aber es ist natürlich schön, wenn man morgens aus der Stadt rausfährt und die Pyrenäen sieht. Und ja, mir gefällt's. Ja, sehr schön. Das klingt doch sehr fein. Ja, da wir uns ja vorgestern erst gesehen haben, wenn auch nur 10 Minuten lang, ist es witzig, dich jetzt wieder per Skype zu sehen. Und vor allen Dingen auch den Grund vergessen haben, warum wir uns eigentlich ursprünglich haben treffen wollen. Ja, wir hatten zwei Gründe. Den einen haben wir nicht vergessen, den anderen dann schon. Das stimmt. Egal, du hast jetzt neue Spinnfasern dank unseres Mini-Treffens. Ja, nicht nur davon. Das stimmt. Aber da erzählen wir bestimmt gleich noch was von, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir jetzt dringend aufnehmen müssen, weil ich letztes Wochenende unterwegs war. Genau. Aber sollen wir ganz klassisch mit den fertigen Projekten anfangen? Ja, wenn du was hast, weil bei mir ist da nichts. 0, nix. Ja, ich habe tatsächlich, eins bis zwei. Also das eine ist nicht so richtig fertig, es ist fertig geribbelt. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich das eine Tuch ribbeln will, weil es mir nicht so gefällt. Und das habe ich tatsächlich jetzt vorgestern mal gemacht, weil ich dachte, ich muss es dann ja auch fertig ribbeln, bevor wir den nächsten Podcast aufnehmen. Ist also ein fertiges Teil schon. Ich habe wieder ein volles Wollknäuel. Und dann habe ich tatsächlich dieses Poncho-Pullover-Teil für meine Nichte fertig gestrickt. Da hatte ich ja letztes Mal von erzählt. Der Aisel-Pullover. Sehr schönes Teil aus Bulky-Wolle. Wo ich so über die Maschenprobe geflucht habe, oder habe ich nicht drüber geflucht? Doch, hast du. Also es war ganz fürchterlich. Das fertige Teil passt aber, ich habe es in halbfertig vor anderthalb Wochen meiner Nichte überziehen können. Mein Bruder war mit der Kleinen hier zu Besuch und wir hatten ein lustiges Familienwochenende, weil sie meine Eltern auch gleich mitgenommen haben. Und dann haben wir hier irgendwie zu sechst bei uns in der Wohnung gehaust. Meine Schwägerin hatte leider keine Zeit und so war irgendwie ja die halbe Familie hier und wir haben mit großen Familiengetue hier ein lustiges Wochenende gehabt und da konnte ich das Teil dann gleich am Originalmodell anprobieren und das passt und es ist alles fein. Und jetzt ist es auch fertig gestrickt. Ich muss nur noch das Ganze waschen und in die Post packen. Die Fotos habe ich schon gemacht, muss sie nur noch hochladen. Und das Witzige ist, das Teil ist, weil es ja so Poncho mit ganz viel Positive Ease ist, ich konnte es über meine Schneiderpuppe ziehen. Und es ist eine Vierjährige. Also, es ist wirklich, also man sieht, das Teil ist relativ geräumig und meine Schneiderpuppe ist sehr zierlich. Deswegen passt auch der nichts, was mir eigentlich passen müsste. Okay, aber wieso hast du sie dann? Vor allem für Schals und so. Ach Schals so. Und Tücher. Da ist es ja relativ egal. Das stimmt. Und da ich ja so selten Oberteile stricke und fällt das dann nicht so ins Gewicht. Würde ich sagen. Ja vielleicht ändert sich das ja hier. Teile, also immerhin. Und damit sind meine fertigen Projekte aber auch schon abgehandelt. Ja, dann erzähl uns doch, was du im Moment gerade machst, oder? Ja, das kann ich gerne machen. Ich habe ein neues Projekt angefangen, weil ich war nicht nur Montag am Flughafen, um dich kurz zu treffen. Ich habe gestern meinen freien Dienstag, den ich um ein langes Wochenende zu verlängern, genommen hatte, auch noch genutzt, auch kurz zum Flughafen zu düsen und eine Freundin zu treffen als Überraschung, die seit einiger Zeit in Portugal wohnt und hier ist, weil sie am Wochenende auf eine Geburtstagsfeier eingeladen ist, wo ich auch hingehen werde. Und die ist von ihren Eltern da abgeholt worden am Flughafen und ich habe dann gesagt, dann fahre ich kurz hin und sage Hallo. Und die hat einen 3 Monate alten Sohn und für den hatte ich noch nichts gestrickt. Und dann dachte ich, naja, wenn ich dich schon treffe, dann kann ich da vielleicht auch noch was stricken. Und so habe ich schnell noch ein Babymützchen angefangen. Ja, das geht ja gar nicht. Babys ohne Gesticktes. Genau, ja, genau. Und wobei in Portugal ist es wahrscheinlich auch jetzt nicht so dringend nötig, das Kind super duper warm einzupacken. Aber ich weiß es nicht. Egal, aber zumindest hier für seinen Deutschlandaufenthalt kann das Kind vielleicht ein Mützchen brauchen. Und insofern bin ich dabei, eine Mütze zu stricken, die aber auch so Mitwachspotenzial hat. Sie heißt super stretchy. In der Anleitung steht 2 bis 3 Monate bis 2 Jahre. Und im Moment würde ich sagen, nachdem ich das Kind gestern gesehen habe, der Kopf ist noch zu klein für die ungestretchte Variante. Also das Kind Oh. kann das vielleicht im Frühjahr anziehen. Mal sehen. Ist Aber das auch ein sehr zierliches Kind. die Wolle von dem Tuch, das du gewirbelt hast? Nee, das ist Acrylwolle, muss ich ja zugeben. Meine Kollegen haben mir zum Geburtstag einen Tisch gemacht, wo sie so Gummi, so Schaumgummimäuse und Wollkotze auf dem Tisch verteilt haben. Als Wollmäuse, was ich ja sehr niedlich fand, aber sie haben halt Acryl dazu genommen. Und insofern habe ich gesagt, das muss irgendwie verarbeitet werden. Und ich glaube, für so ein Babymützchen, was man dann mal wieder in die Wäsche werfen darf, ist das, und für Leute, die es gerne pflegeleicht haben, ist das vielleicht ganz gut Ja. als Geschenk. Und insofern ja, ich stricke Acryl gerade. Das ist ungewohnt, aber es geht. Es ist ja wahrscheinlich schnell vorbei, oder? Ich hoffe, mal sehen. Dadurch, dass sie mitwachsend ist, wird sie, glaube ich, insgesamt schon einiges verbrauchen, aber es geht auch relativ zügig. Ist das dann in Rippe gestrickt? Genau, es ist eins rechts, eins links und ja, geht vorwärts, Eins rechts, würde eins ich links sagen. finde ich immer so anstrengend. Ich stricke auch gerade eins rechts, eins links. Also auch tatsächlich jetzt hier sogar beim Podcasten. Ich hoffe, ich bin nicht so laut. Ich bewege es ganz leise, damit die Nadel nicht so klappert. Ja, das hoffe ich auch, aber ich glaube, es geht. Also zum Glück sind ja Holznadeln immer so ein bisschen entspannter, deswegen glaube ich, dass es geht. So, was stricke ich denn eigentlich noch? Ich muss mal gerade hier scrollen in meinen Notizen. Ja, mein Pullover ist keine Never-Ending Story, aber also ganz ehrlich, so Ärmel glatt rechts, das ist schon ziemlich zäh. Das ist ja so gar nicht meins. Und deswegen wachsen die Ärmel nur sehr, sehr langsam. Und das ist, glaube ich, auch nur Nadelstärke 3, 3,5 oder irgend sowas. Und das dauert einfach lange. Also ich bin noch nicht beim Ellbogen angekommen, aber immerhin beide parallel. Also ich glaube, T-Shirt-Länge hätte ich jetzt. Vielleicht müssen wir nochmal ein Wollfest oder sowas einberufen, damit du ein klares Ziel vor Augen hast. Ja, übermorgen ist Knit Night, aber auch das reicht nicht. Aber da werde ich dran arbeiten, glaube ich. Ja, Es sei das denn, ist die doch Mütze ist dann perfekt. noch nicht fertig. Dann muss ich daran arbeiten, Naja, weil die die wird muss ich schon fertig sein. Samstagnachmittag fertig haben. Ja, bei Knit Night ist doch perfekt für glatt rechts. Ich meine, Ja, das denke ich ich auch. nehme da auch am liebsten so Projekte, die zu langweilig sind, zu nur so stricken, aber wenn man dann da sitzt und nichts anderes dabei hat, dann geht das plötzlich ganz schnell. Ja, das stimmt. Dafür ist es auch gut. Aber das Problem ist halt, um es einfach so mal in die Handtasche zu werfen, ist es einfach immer noch ein 300 Gramm Wollknäuel, was da dran hängt, weil ich das von der Kona abgewickelt habe. Und das macht es halt nicht so ganz komfortabel in der Handtasche. Also Freitag werde ich es schon mitnehmen zur Knit Night, aber ich nehme es halt dann nicht so mit, wenn ich irgendwo mindless stricken muss. Da habe ich dann doch eher jetzt, gestern war noch ein Arzttermin hier, diese Mütze dabei gehabt oder eben die Socken, die ich für meinen Mann mache, die mittlerweile auch schon kurz vor der Ferse angekommen sind, weil die eben auch schön transportabel sind. Das macht also Fortschritte. Das Einzige, was auch keine Fortschritte gemacht hat, ist die Mütze für mich, die ich ja irgendwann im Sommer angefangen habe, als es so kalt war. Die mit den Die Perlen. liegt noch auf Eis, aber demnächst kann die jetzt mal wachsen, glaube ich. Ja, und das sind so, glaube ich, meine Projekte in Arbeit. Ach so, der Kaul, den ich nach dem Wollfest angefangen habe zu sticken, oder vielmehr den ich gestickt habe, da habe ich die eine Seite ja auch schon fertig gehabt, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, aber seitdem ist auch das Ding liegen geblieben. Also ich habe nicht so, ich habe sehr wild hin und her gewechselt zwischen den Projekten, deswegen ist an allen sehr wenig Fortschritt zu verzeichnen, bis auf das Teil für meine Nichte. Das habe ich dann versucht fertig zu machen. Ich überlege, wir brauchen wahrscheinlich bald eine neue Kategorie für nicht in Progress für WIPs, sondern für wie heißt das bei Ravelry? Also die Sachen, die sich in Hibernating? Hibernation, Winterschlaf? ja genau, die sich im Winterschlaf befinden, wenn ich so höre, wie unsere Projektliste aussieht. Bei mir gibt es da auch so ein Projekt, Neverending Story, aber darüber hören wir im Moment den Mantel des Schweigens. Okay, so schlimm. Ich habe nicht dran gearbeitet seit dem letzten Na Podcast. gut, das Ganz tut ja. Dann einfach. ist es keine neue Katastrophe. Nein, nein, nein, nein, es ist nichts Kein Neues Meeting passiert. Attack. Nein, es ist immer noch die alte Katastrophe. Okay, na dann erzähl mal, woran hast du denn gearbeitet? Ja, also auch an gar nicht so viel, aber es ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass wir das letzte Mal gepodcastet haben. Das letzte Mal habe ich dir, glaube ich, schon die Veilas gezeigt, also diese Armstulpen mit Lace-Muster von Isolda Tee. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich die beiden Lace-Streifen fertig und den einen auch schon komplett. Ja, Und der so zweite. ungefähr würde ich das jetzt auch sagen. Ja, der zweite ist inzwischen auch fertig gestrickt. Gespannt sind sie noch nicht. Das heißt, die Fäden sind auch noch nicht vernäht, weil das mache ich immer erst nach dem Spannen. Aber ich war am Montag, ich bin ja schon mittags zurückgeflogen, hatte also noch den Nachmittag frei. Und dann bin ich los und habe Knöpfe gesucht und war erst hier bei der Drogerie. Also La Drogerie, nicht Drogerie wie Drogeriemarkt. hatte da so Perlmutt-Knöpfe-Runde gesehen. Für 1 € das Stück. Boah. Mini-Knöpfe und ich brauche 8 Stück davon. Dann habe ich gesagt, ja, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu teuer. Ich gehe noch mal woanders gucken. Und habe dann so süße Metallknöpfe gefunden. Also auch so rundkugelig. Und da hat einer dann 20 Cent gekostet. Schon besser. Das fand ich dann passender. Ja, das klingt Also, gut. ja, 1 € für einen Knopf von, was weiß ich, 5 mm Durchmesser. Ja, und vor allem halt irgendwie so für Dinge, die man nicht so massiv doll zum Knöpfen braucht, ist dann ja schon auch ganz schön krass. Ja, das stimmt. Ja, deswegen, da ist ein bisschen was passiert, aber nicht zu viel. Dann habe ich aber noch ein neues Projekt angefangen. Und zwar, das hatte ich auch fest vorgehabt für diesen Monat. Also, ich habe das schon länger auf dem Schirm. Die Wolle liegt schon seit Weihnachten, glaube ich. Also, ich war ja zu Weihnachten, Neujahr in Deutschland ein bisschen Wolle einkaufen, weil das hier nicht so prall ist. Und hatte für dieses spezielle Projekt halt schon Wolle mitgenommen. Und zwar ist das ein Pulli mit Lace-Muster. Conny heißt er, ist aus einem Rowan-Magazin. Und ja, sagen wir mal, in Frankreich kann man den tragen. Der ist halt mit dem Spitzenmuster, da wird nichts drunter genäht oder so. Es ist schon recht durchscheinend. Es hat auch sowohl vorne als auch hinten einen sehr, sehr tiefen Ausschnitt. Aber ich denke, für die Freizeit hier geht das gut. Und da hat halt ein Zur Ex. Not dann doch irgendwie ein Shirt drunter oder so. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht so gut. Dadurch, dass der vorne halt auch diesen Ausschnitt hat, naja, und hinten ist halt eigentlich rückenfrei. Aber nee, rückenfrei ist falsch gesagt. Das ist einfach ein Schlitz von oben vom. Nee, ich fange nochmal anders an. Dieser Pulli hat untenrum ein sehr, sehr großes Bündchen. Also in der Anleitung original sind es 20 cm, glaube ich. Und weil ich ja einen längeren Oberkörper habe, fehlt mir dann also noch mehr. Ich bin jetzt fleißig dabei. Also, und es ist eins, deswegen sagte ich, ich stricke auch eins links, eins rechts Bündchen, one by one rib im Moment, auf 2,5er Nadeln. Zweieinhalber? Nein, ich habe gelogen. Es sind 3er Nadeln. Immerhin. Dann haben wir gerade die Oder? gleiche Nadelstärke. Ich bin mir gerade nicht. Nee, das sind keine Interchangeables. Das sind 2,5er Nadeln. Nein. Dann hast Ja. du ja noch mehr Spaß als ich. Ja, das ist total spannend. Also ich habe jetzt 20 cm ungefähr geschafft. Das Problem ist, Rippenbündchen, wenn ich das also überziehe, dann wird es kürzer, weil es ja breiter wird. Ich habe also noch ein Stück vor mir. Ja, und also es ist unten dieses breite Bündchen und man hat auch ein Rippenbündchen oben am Hals und an den Armen und dazwischen ist eben mit Original-Kitzel-Case, glaube ich, also mit so einem ganz feinen Mohair-Seidengarn, ein Lace-Muster gestrickt. Und hinten der Ausschnitt geht vom Bündchen, das man, also vom Kragen sozusagen, bis zum Bündchen, das man unten rum hat. Also über den kompletten Rücken ist halt ein Schlitz drin und vorne zieht sich das Bündchen in der Mitte noch ein bisschen weiter hoch und darüber fängt dann halt dieser Ausschnitt an. Also man hat so zwei Schlitze letztendlich, einen vorne, einen hinten. Ja, das heißt im Ja, Moment du ist kannst das es. tragen. Ja. Ja, Ich mir würde es hoffe. wahrscheinlich nicht so wirklich gut aussehen. Ja, also in dem Rowan-Magazin sieht das schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Es ist ja immer noch eine Sache, wie das dann am Model aussieht, wenn das so hingerückt wird und die genau den richtigen Winkel treffen und wie sich das dann im Alltag verhält. Aber ich hoffe mal, das funktioniert. Ja, spätestens Deswegen. wenn man sich dann bewegt, ist dann die Frage, wie praxistauglich ist es oder fällt es einem komplett von der Schulter? Nee, dadurch, dass das langärmlich ist und ja auch hochgeschlossen mit dem Bündchen am Hals, Von der Ah, Schulter okay, fallen wird es ja. nicht. Ja, aber es ist interessant. Ich bin sehr gespannt. Ich gucke mir das dann mal an in deinen Projekten. Das kann man ja bestimmt das Originalmuster irgendwo Ja, verlinken. klar. Ja, das ist die Conny. Im Moment halt sehr portabel. Ich brauche noch nicht viel Wolle. Es ist total mindless zu stricken. Ich kann es auch blind, was bei schwarzer Wolle jetzt vielleicht auch nicht verkehrt ist. Das ist stinklangweilig. Das glaube ich. Ich habe gerade gestern Abend festgestellt, ich muss dringend ein neues Projekt anfangen, weil ich glatt rechts Socken habe, bis auf die Ferse total langweilig. Diese Mütze eins rechts, eins links. Dann meine Ärmel, wo ich jetzt dabei bin, dass ich alle 7 Reihen mal 2 Maschen abnehmen darf. Das heißt, ich muss wirklich nur darauf achten, dass ich die Reihen zähle, aber sonst passiert da auch nichts mehr. Für die nächsten, weiß ich nicht, 40 Zentimeter und ja. Ich saß da und dachte, ich muss irgendein neues Projekt anfangen und konnte mich gerade noch bremsen. Also die Mütze, wenn ich sie dann für mich mal endlich weiterstricke, die hätte ein bisschen Muster, aber irgendwie war ich gestern Abend kurz davor, mal zu gucken, was denn noch so in meiner Queue ist und was ich eigentlich noch so anstricken wollte. Und eigentlich hätte ich auch Bock, was anzustricken, was ich auf dem Wollfest eingekauft habe. Aber die Sachen, die ich auf dem Wollfest eingekauft habe, habe ich zwar schon zum Teil verplant, aber das sind Projekte, auf die ich gerade nicht so viel Lust habe. Und das, worauf ich Lust hätte, sind Sachen aus Wolle, die ich tatsächlich beim letzten Wollfest gekauft habe. Aber auch das wäre denkbar. Da muss ich mal gucken, wozu ich mich so durchringen kann. Aber erstmal sollte ich vielleicht hier mein Babymützchenplan fertig machen zum Wochenende. Ja, naja, das sollte ja aber drin sein. Ja, ich hoffe doch. Wobei, laut Anleitung müssen da wirklich 50 Gramm oder 60 Gramm Wolle rein. Also ich bin mal gespannt. Ja, aber 50 Gramm in der Woche. Was war das nochmal für Ja, eine 50 Gramm, was Nadelstärke? ist das? Decay, glaube ich, das müsste gehen. Ja. Aber wir haben schon Mittwoch und morgen habe ich den ganzen Abend Chorprobe und ja, gut, Freitag ist Midnight, da habe ich Chancen. Ja. Ja, wobei, da musst du an deinen Ärmeln stricken. Ja, ich glaube, die Mütze hat dann doch erstmal Vorrang, aber danach. Aber ich habe Hoffnung, das wird alles vorwärts gehen. Ja, für irgendwann bestimmt. Spätestens zum Doch, nächsten ich Winter, glaube ne? schon. Ich will diesen Pulli anziehen und der wird dieses Jahr noch fertig. Also das auf jeden Fall. Ich muss meine Ziele, glaube ich, etwas nach unten korrigieren. Aber dieses Jahr ist definitiv machbar. Ich hoffe noch früher als Jahresende. Mal schauen. Aber das ist ja eine Kampfansage. Ich werde dich die nächsten Naja. Male fragen. So viele Maschen sind es dann ja nun auch nicht. Ich glaube, ich habe 110 Maschen pro Ärmel und ich habe schon zweimal abgenommen, also schon nur noch 106 pro Ärmel. Und es werden alle 7 Reihen weniger. Also, es kann nur schneller werden. Das stimmt. Wir werden sehen. Also da mache ich mir jetzt einfach kein konkreteres Ziel, außer es soll irgendwie fertig werden. Und ansonsten Genau. habe ich dieses Mal, diesen Monat ist falsch, weil wir sind ja schon im Oktober, aber seit dem letzten Podcasting gesponnen. Endlich mal wieder. Ja, das hatte auch einen ganz bestimmten Anlass. Das ist nämlich der Grund, warum ich am letzten Wochenende auch unterwegs war. Also, erstmal gesponnen habe ich an dem BFL Bambuskammzug, den ich auf dem Wollfest vor 2 Jahren gekauft habe. Auch eine Never-Ending-Story, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich habe ihn gleich auf dem Wollfest angesponnen, aber weil ich den ja nur auf Spindeln spinne, ist der noch nicht fertig. Es waren noch über Also 200 Handspindel. Gramm. Ja, genau, Handspinnen. Also nicht auf dem Spinnrad, sondern portabel. Nur gezwirnt wird auf dem Spinnrad, weil das irgendwie besser ist. Ich kriege sonst bei den Spindeln nicht genug, na, was heißt, ich kriege nicht genug Drall drauf. Ich könnte natürlich länger warten, bis genug Drall drauf ist, aber da habe ich dann keine Lust zu und am Spinnrad geht das dann ein bisschen schneller. Also, da habe ich ein bisschen dran gesponnen. Ich kann aber nicht sagen, wie viel. Ausreichend. Ausreichend. Sagen wir ausreichend. Ja, das ist doch gut. Aber warum war ich die letzten Tage an meine Spindeln gefesselt? Es war das Jahrestreffen der Handspinngilde. Ich bin seit Frühjahr, würde ich sagen, also ich habe schon länger mal mit den Gedanken gespielt, aber seit Frühjahr bin ich tatsächlich Mitglied der Handspinngilde e.V. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Das ist ein Verein in Deutschland, in dem sich Handspinner organisieren, Handspinner und Handspinnerinnen. Und die machen einmal im Jahr ihr Jahrestreffen. Das geht eigentlich, also das reine Jahrestreffen ist normalerweise wirklich nur das Wochenende, aber sie haben in der Regel in der Woche davor Kursangebote. Das habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil ich ja erst in meinem neuen Job bin und ziemlich viel zu tun war und ich konnte mir einfach nicht die Woche frei nehmen. Aber Freitag früh bin ich dann nach Hamburg geflogen. Ziemlich früh. Viel zu früh. Bin ja nicht so ein Morgenmensch. Und habe mich dann aufgemacht zum Treffen der Handspinnengilde. Noch früher als Montag? Ja. Ich bin Freitag um 5 aufgestanden, nur um als erste Nachricht zu sehen, dass mein Fahrservice abgesagt hatte. Ich habe dann also Ach, alles stehen super. und ja, habe alles stehen und liegen lassen und bin dann ins Auto gehüpft, mit dem ich dann ja aber nicht am Flughafen parke und großes Chaos. Der Tag war bunt. Der Tag war sehr bunt. In der Ferienwohnung, wo ich war, da war dann auch noch die Heizungsanlage ausgefallen. Ich konnte also ich hätte da bleiben können, aber es wäre halt frisch gewesen und ich hätte nicht heiß duschen können. Ich habe dann also spontan auch noch eine andere Bleibe gesucht, hat sich aber alles gefunden, hat sich alles geklärt, alles gut. Ich bin angekommen. Es war, ich muss sagen, die Location war nicht schön. Da waren wir uns auch alle einig. Also vielleicht noch ein paar Fakten zur Handspinngilde. Es sind, glaube ich, so 600 bis 650 Mitglieder überall in Deutschland verteilt. Und zu diesem Treffen, zu dem Jahrestreffen, kommen so angeblich zwischen 100 und 150 Leuten, je nachdem, wo es ist. Der Schwerpunkt ist eher in Süddeutschland und dass sich das diesmal im Norden abgespielt hat, war für viele natürlich die Anreise zu weit. Muss man ganz klar so sagen. Also wir waren uns alle einig, dass die Location nicht so toll war. Da wird es wohl kein Treffen mehr geben, der Handspinngilde. Aber gut, wir haben das Ja, Beste ihr draus hattet immerhin gemacht. WLAN, das ist nicht selbstverständlich in so Gruppenhäusern. Das stimmt. Das war aber, glaube ich, auch das einzig Gute. Okay. Es gibt hier keine Namen und keine weiteren Details. Nächstes Mal sind wir woanders. Das ist schon klar. Das ist auch alles schon organisiert. Es wird einfach da kein Treffen mehr geben. Aber trotzdem war das so super schön. Ich kenne einen ganz, ganz kleinen. Also einige kenne ich aus dem Ravelry-Forum, zumindest vom Sehen und Lesen. Zwei, drei Leute kenne ich auch von anderen Spinntreffen. Habe ich schon mal gesehen. Also zum Beispiel in Bremen, in Delmenhorst, beim Spinnertreffen Nord oder aus der Lüneburger Gruppe. Aber der Großteil der Menschen war einfach vollkommen unbekannt für mich. Aber wenn man dann das gleiche Hobby hat, dann hat man ja auch sofort was, worüber man reden kann. Und wie die Stricker auch, sind die Spinner eigentlich total dufte. Also sehr umgänglich, haben mich sofort willkommen geheißen. Und es war einfach rundherum schön. Ich hatte auch einen Kurs gebucht. Nicht zu viel, weil ich habe das beim Wollfest vor 2 Jahren ja auch schon erlebt, wenn man sich so alle Tage mit Kursen vollknallt, dann kommt man gar nicht mehr zum Entspannen. Ich habe mich dann mit der Vorbereitung von Rohwolle beschäftigt, also wie kann ich die am besten waschen, weil ich ja in letzter Zeit auch mehr Rohwolle verarbeite. Kardieren war Teil, wobei ich ja selber auch schon Handkarten habe und eine kleine Kardiermaschine und Kämmen. Also für alle Nichtspinner, Kämmen, das macht man tatsächlich mit etwas, das aussieht wie ein Kamm. Und Kardieren ist eher eine Bürste und die Faservorbereitung ist einfach eine andere. Das heißt, man kann entweder ein sehr schön glattes Garn damit spinnen oder es wird eben, also glatt und sehr fest, aber sehr dicht, oder es wird eben luftiger, damit auch leichter, aber dafür peelt es unter Umständen mehr. Also mal so ganz laienhaft erklärt für alle, die nicht spinnen. Alle Ja, Spinner, wo die ich ja jetzt auch zuhören. zugehöre. Ja, alle Also Spinner, die ich jetzt falle ja mit zuhören. in die Nichtspinner-Variante. Fassen sich jetzt wahrscheinlich an den Kopf und sagen, oh Gott, wie kann man das nur so vereinfachen? Und ja, aber wie gesagt, für all die Nichtspinner. Und ja, das war ein total spannender Kurs. Da habe ich auch noch ein bisschen was gelernt. Also ist ja auch Sinn und Zweck des Kurses. Und ja, wir haben da einen schönen Vormittag verbracht. Das war Samstagvormittag. Und dann war ich ganz unerwartet Sonntagnachmittag auch noch auf dem Kurs, also eigentlich hatte ich den nicht vorgesehen, aber Silvia, die ich auch aus dem Treffen in Bremen kenne, die hatte mich dann angesprochen, so von der Seite eine halbe Stunde vor Kursanfang, ob ich nicht Lust hätte, mit Oki zu machen. Und ich so, was? Oki? Das ist das mit diesen komischen Schiffchen, oder? Da bist du besser informiert als ich. Auf Aber mehr Deutsch, weiß ich auch nicht. ja, auf Deutsch heißt das Schiffchen arbeiten oder man nennt es auch Frivolitäten. Bitte was? Ja! Liegt nicht an der Skype-Verbindung, Frivolitäten. dass ich dich nicht verstehe, oder? Nein. Aus dem Französischen Frivolité, Frivolitäten. Es konnte auch keiner genau sagen, warum es so heißt, aber so heißt es unter Umständen. Ich kannte das unter dem englischen Begriff Shuttle Tatting. Es gibt im Gegensatz dazu auch noch Needle Tatting, aber letztendlich, ja, man hat ein Schiffchen, um das das Garn gewickelt wird und damit knotet man letztendlich auf dem Faden selber, also ja, man knotet und es entsteht eine Form von Spitze. Nicht so Okay, wie also so eine Mischung aus Makramee und Weben. aus Makramee und Klöppeln, würde ich eher sagen. Ah, okay. Also es ist schon relativ freeform. Man kann damit sowohl ganz klassische Motive machen, als auch modernere Sachen. Also eine, die bei dem Kurs war, die hatte dann zum Beispiel so einen kleinen V mitgebracht, den sie gerade ja, wie heißt denn das, das Verb dazu, gearbeitet hat. Geockiet? Wahrscheinlich kriegen wir gleich böses Feedback ob unsere despektierlichen Kommentare. Nee, aber ich. Aber gefrivolitiert ist ja auch gut. Schiffchen gewebt oder ist das wieder was anderes? Schiffchen geknotet? Gearbeitet. Ich sage jetzt einfach mal, gearbeitet hat. Mit ihrem Oki-Schiffchen. Oh Gott, es Mit war ein ihrem Anfängerkurs. Oki-Schiffchen gemacht hat. Ja. Wie Also, auch immer. es geht alles, ja, es geht alles Mögliche damit. Es ist im Gegensatz zu dem, was man sonst so häkelt, fand ich sehr luftig. Also es gibt sehr viel, es ist sehr wenig Masse, sehr wenig Stoff, die da entsteht. Es ist eher so ein bisschen, als würde man mit einem Stift ein Muster aufzeichnen oder so. War total spannend. Ich habe mich anfangs ein bisschen blöd angestellt, bis es irgendwann Klick gemacht hat, was da passieren muss. Dann war es relativ einfach. Dann hat mich einfach nur mein Ehrgeiz gepackt. Ich hatte mir einen ganz dünnen Faden ausgesucht, weil mir die Farbe am besten gefiel. Die anderen Farben fand ich nicht so prickelnd. Und dann habe ich gekämpft. Aber es war Sehen. trotzdem total interessant und ich werde da auch noch mal ein bisschen weitermachen. Ich habe nämlich Ja, das klingt doch überlegt, spannend. Da musst du mir mal. Hast du Fotos für die Shownotes? ja, nee, von meinem Projekt lieber nicht. Schade. Ja, das war ein 3-Stunden-Kurs und bis ich dann so verstanden habe, was man macht und was es so für verschiedene Knoten gibt und so weiter, da ist nicht viel zu Ja. fotografieren gewesen. Aber dann kann man doch einschätzen, was man nach 3 Stunden schaffen kann oder in 3 Stunden schaffen kann. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein gutes Beispiel Na gut. bin. Nee, nee. Sollte da was bei rumkommen, irgendwann gerne Foto, aber ich glaube im Moment nicht. Ich trage mich nämlich auch mit dem Gedanken, mir einen Webrahmen zuzulegen. Ich hatte vor 2 Monaten, 2 Jahren, 2 Jahren ja mal einen Kurs gemacht und war auch total begeistert und ich habe jetzt, es ist immer so das Problem, wenn man auf solchen Treffen ist, ne? Da sind die Versuchungen so groß. Wo hast du denn den Kurs gemacht? Den Kurs habe ich damals in Tönning gemacht, im Eiderstedter Garnkontor bei Uli. Die macht auch Versand für, also ist ein richtiger Brick and Mortar, also ein richtiger Ja, ich habe von, also physischer ich war noch Shop. nicht da, aber ich habe schon davon gehört. Oh, sie hat so tolle Garne, also ganz viele Natursachen, viel aus dem skandinavischen Raum. Und sie hat eben auch einen riesigen Vorrat an Webgarn. Also sie hat auch einen Online-Shop, wo zum Teil europaweit Leute Webbedarf bestellen. Also eine riesige Auswahl. Naja, und ich habe mich seitdem mit dem Gedanken getragen und jetzt habe ich auf dem Treffen am Wochenende angeboten bekommen, einen gebrauchten Webrahmen zu kaufen. Und das Tolle ist ja, also damit kann man dann sofort Schals weben und Schals sind ja nun einfach mal rechteckig. Schlicht, einfach. Also natürlich kann man mit dem Material und so ganz viel machen. Aber da so eine kleine Applikation drauf geknotet, ich glaube, das wäre schön. Ja, also mich reizt das auch. Ich würde auch tatsächlich, ich habe hier nur so einen Schulwebrahmen, damit kann man ja nicht so richtig viel anfangen. Ja. Aber ich hätte tatsächlich auch Bock, mir mal so ein Tuch zu weben. Aber ich möchte mir eigentlich nicht gleich einen Webrahmen hier hinstellen, weil ich glaube, so viele Tücher will ich dann auch nicht weben. Aber irgendwie mal so, wir hatten da ja letztens, als du im Sommer hier warst und wir uns mit ein, zwei Leuten getroffen haben, so philosophiert, so eine Woche vom Schaf zum Pullover oder so. Erinnerst du dich da? Haben wir doch irgendwie so philosophiert, auch über mit dem Umweg über den Webrahmen. Also da hätte ich schon Bock drauf, irgendwie so ein. Ich weiß nicht, wie lange man braucht, um ein Tuch in der vernünftigen Größe zu machen. Einfach da mal sich hinzusetzen und irgendwo für ein, zwei Tage einzuquartieren und so ein Tuch zu machen. Also das fände ich schon ganz cool. Also ich habe Aber. in dem Kurs damals 5 Tage gehabt. Die ersten, oh, lass mich lügen. Also einen Tag haben wir auf jeden Fall nur Theorie gehabt. Vielleicht waren es auch anderthalb. Und den Rest der Zeit haben wir wirklich damit verbracht, die Kette aufzubäumen. Also nee, erstmal die Kette zu scheren. Also ja, jetzt kommen all diese Fachbegriffe. Also die Ja, ich Vorbereitung kann mir zu ungefähr treffen. vorstellen, was man alles tun muss. Ja, nur wenn ich das jetzt alles erzähle, es gibt wahrscheinlich auch eine ganze Menge Zuhörer, die sich das dann nicht so gut vorstellen können. Das Also stimmt. ja, alles vorzubereiten, damit der Webrahmen sozusagen bereit ist zum Weben und dann das Abweben. Das Abweben hat auch noch eine ganze Weile gedauert. Also 5 Tage. Ich glaube, sie bietet tatsächlich auch Wochenendkurse an, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da so einen ganzen Schal. Ich meine, du kennst den Schal, das ist dieser blau-grüne mit der handgesponnenen Ja, Wolle. ich finde den sehr, sehr schön. Ist eigentlich auch gar nicht deine Farbwelt übrigens. Was? Ich Doch, finde, es passt deutlich total. besser zu mir. Ach, Die die Geschichte schon wieder. Geschichte, ja, natürlich. Also Grüntöne sind doch so gar nicht deins. Ist ja eher blaustichig. Das ist Ansichtssache. Ja, es ist Aber er ist in sehr schön, also das ist dem. unbestritten. Ja, aber wenn das dann so endet, dann müssen wir wahrscheinlich die Woche eher bei mir in der Umgebung machen, weil mit Kadiermaschine und Rohwolle und Webrahmen im Das stimmt. Wobei Gepäck. ich müsste tatsächlich nicht beim Schaf anfangen. Mir würde auch die Woche Weben reichen. Jetzt bin ich schon völlig durcheinander. Naja, aber wenn Lena dann mit der Wolle und dem Spinnen anfangen will, Stimmt, dann. wenn wir tatsächlich das Schafthema mit reinnehmen, dann wird es schwierig. Ja, das Spinnrad Mal kriege sehen, wir ich. müssen das Thema weiterverfolgen. Ja. Und hier ist es ja auch viel wärmer und schöner, nicht? Das stimmt. Ja, wie auch immer. Also, wo waren wir hängen geblieben? Der Webrahmen und Genau. Oki. Genau. Ja, da habe ich also viel Spaß gehabt, viele nette Leute getroffen, viel gelernt und auch ein bisschen was eingekauft. Waren dann irgendwie verschiedene Händler da oder wie ist das gelaufen? Ja, genau, es gab so einen relativ kleinen Marktplatz, also nicht viele Leute, aber zum Teil sehr, sehr große Auswahl. Und es gibt auch wohl immer einen kleinen Flohmarkt, also wo dann Leute einfach Sachen mitbringen, sei es alte Bücher, alte Zeitschriften, Spindeln, alles Mögliche. Und ich habe eine kleine Spindel erstanden. Ich suche immer noch eine, mit der ich Lace gut spinnen kann, die also schnell und lange dreht. Da habe ich was gefunden, also noch nicht angesponnen. Ich habe sie nur ausprobiert vor Ort, aber war damit ganz glücklich. Dann habe ich ein himbeerfarbenes, ziemlich schreiend himbeerfarbenes, ein ja, Strang Sockenwolle mitgenommen. Passend zu dem Kleid, was ich habe, also so vom Farbschlag her. Ja, hat mich irgendwie angesprungen. Ist aber naturbefärbt. Mit. Mit, ich will sagen, Cochenille. Das sind so Läuse. Weil viele ja, ich meine, mir ging das nicht anders. Anfangs immer glauben, mit Naturfarben kann man nicht so leuchtende Farben machen oder man ist irgendwie auf diesen grün, braunen, Gelbbereich festgelegt. Aber nee, das ist ziemlich quietschig. Cool. Und dann habe ich noch ein bisschen Fasern eingekauft, allerdings nicht so bunt, sondern Wensleydale und Shetland, also separat. Und das eine in weiß, das andere in dunkelgrau. Und das werde ich zusammenkartieren. Kardieren. Für. Oh Mann, das nach Feierabend aufnehmen ist doch erstmal eine Übungssache, glaube ich, wenn man so einen Tag Ja! hinter sich hat. Ja! Ja, aber manchmal geht es nicht anders. Ja, Ja, das werde ich sonst dann. kommen wir nie zum Podcasten. Ja, die nächsten Wochenenden wird es schwierig. Aber das Gute ist, dann haben wir viel zu erzählen für den nächsten Podcast. Ja, das stimmt. Ja, das werde ich dann also zusammenkardieren und das wird dann einfach so ein meliertes Grau. Ich habe noch ein paar so Petrol, Türkis, dunkelblau farbende Fasern mit dazu geholt. Die kommen dann immer mal so hier und da reingesprenkelt. Also das Projekt ist in meinem Kopf sozusagen schon fertig. Ich muss es jetzt nur noch machen. Das Wobei, klingt super schön, also erstmal muss ich die gefällt Fasern mir. herbekommen. Ich war ja nur mit kleinem Koffer unterwegs und habe dann einen Teil meiner Sachen ausgelagert und die werden dann in 3 Wochen in Bremen anlanden und da werde ich wahrscheinlich mit einem etwas größeren Koffer hinfahren. Auch nicht schlecht. Und dann habe ich dir auch noch Fasern angeschleppt an den Flughafen. So was passiert. Aber Ja, die waren ja nicht angeschleppt. gemeinsam Wollfesteinkäufe. Ja, Teleshopping. Teleshopping mal anders, genau. Ja. Ja, das war's eigentlich von dem Wochenende. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag. Ich habe in der Zeit, also die Zeit, die Zeitung, hat ja auch ein Online-Angebot und da ist mir durch Zufall, keine Ahnung, wie das so passte, gestern früh ein Artikel über den Weg gelaufen über den Beruf, also das Handwerk des Klöppelns. Wir haben da in Reverie auch schon ein bisschen drüber diskutiert. Da gab es dann. Also mir als Nicht-Klöpplerin sind nicht alle Fehler aufgefallen, aber denen, die sich damit auskennen, da sind dann sofort ein paar inhaltliche Fehler aufgefallen. Aber ich muss sagen, für einen Artikel in einer Zeitung war er relativ sachlich gehalten. Also nicht so dieses übliche, hoch, toll, Handarbeiten, ist ja total cool, oder ist dieses Handarbeit, Hausmütterchen-Nischending weder das eine noch das andere, sondern ja, ganz, ganz sachlich. Sehr angenehm. Ja, nicht schlecht. Ja, da habe ich auch diese Woche, ich weiß nicht mehr, wo ich den Link her habe, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich ihn wiederfinde. Ich glaube, es war irgendwo in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe, das ist irgendjemand gepostet. Das war ein Beitrag von Bayern 2, glaube ich. Ein Radiobeitrag, ich glaube, aus dem letzten Jahr. Ging eine knappe Stunde und da ging es auch nochmal um Handarbeiten und da wurden auch Leute, also verschiedene Handarbeitstechniken vorgestellt, unter anderem auch ein Mann, der Mieder für Trachten näht, also ist auch so ein bisschen exotisch dabei. Aber das war insgesamt auch ganz spannend zu hören. Allerdings merkte man tatsächlich, dass es eine Produktion des Bayerischen Rundfunks war. Man hat tatsächlich, manchmal musste man sich arg konzentrieren, um wirklich zu verstehen, was die Leute gesagt haben. Aber was ganz spannend war, ist, dass die Moderatorin, Sprecherin, zwischendrin immer mal auch wieder so ein bisschen einfach sachlich Informationen eingestreut hat. Und was ich ganz spannend fand, zum einen haben das die Leute selber auch gesagt, die sie da so interviewt haben, zum anderen hat sie es aber auch nochmal gesagt, dass es tatsächlich Studien gibt, die belegen, dass Stricken auf den Menschen ähnlich wirkt wie Yoga. Also dass es tatsächlich die gleichen Zonen, ich weiß nicht, aktiviert, deaktiviert, wie auch immer, was Yoga mit dem Körper macht, auf jeden Fall macht Stricken sowas Ähnliches. Irgendjemand hat mir Also das die das. letzten Tage auch erzählt. Ich weiß gar nicht, aber wir haben da nicht drüber gesprochen, oder? Ich glaube nicht, aber vielleicht hat das noch irgendjemand geguckt oder ge vielmehr gehört und dass du auf dem Wochenende mit jemandem drüber gesprochen hast. Ich muss mal gucken, ob ich diesen Link wiederfinde. Also den Link finde ich definitiv. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich ihn gefunden habe. Ich würde ja Ja. eigentlich auch gerne dazu sagen, wenn ich sowas verlinke, wo ich es her habe. Aber vielleicht finde ich zumindest den Link wieder in meiner Browser-Verlaufsleiste. Ja. Weil das war echt spannend. Also es geht allerdings eine Stunde. Man muss sich da so ein bisschen länger hinsetzen, aber und ein bisschen Affinität zu bayerischer Sprache haben. Sonst hat man keine Chance. Das wäre dann bei mir schon schwierig. Ich finde das Ja, manchmal also es war anstrengend. an einigen Momenten war es tatsächlich grenzwertig bei mir und sie haben witzigerweise ganz viel aus Pfaffenhofen berichtet, aber nicht von der Wollmeise, sondern von einem Was? Wollgeschäft in Pfaffenhofen. Und es schien aber nicht die Wollmeise zu sein. Das fand ich auch sehr lustig, dass sie dann gerade das Hype-Geschäft irgendwie außen vor lassen, sondern sich mit dem Nachbargeschäft beschäftigen. Also das war irgendwie sehr nett. Ja, hast du sonst noch was zu berichten? Nö, ich fand aber, das war auch schon reichlich. Ja, Hast du das denn noch was war, erlebt? weil sonst würde ich noch so zwei, drei Sätze sagen, weil so viel habe ich tatsächlich nicht zu erzählen, weil im Vergleich zu meinen Monaten Juli, August, September, die wirklich quasi vor Aktivität geplatzt sind, waren die letzten zwei, drei Wochen tatsächlich so ein bisschen mit runterkommen und mal ein bisschen entspannen und nicht mehr dauernd irgendwie massiv viele Chorproben, sondern jetzt tatsächlich nur noch eine Chorprobe die Woche für meinen regulären Chor. Und ja, das entspannt das Ganze schon deutlich. Und ja, wie gesagt, vorletztes Wochenende noch Besuch, aber da gibt es jetzt auch nicht so viel von zu erzählen. Wir haben halt mit meiner Family hier so ein bisschen Hamburg unsicher gemacht, so gut das mit einem knapp vierjährigen Kind halt geht. Also eher entspanntes Programm mit vielen Spielplätzen und zwischendurch ein bisschen Hafenfähre fahren und öffentliche Verkehrsmittel sind natürlich spannend für Kinder, die aus Kleinstädten kommen und so. Es ist einfach aufregend. Bahn fahren und Boot fahren und Bus fahren und alles an einem Tag. Und das ist natürlich aufregend. Wow. Nein, aber sonst war das echt relativ ruhig bei mir und ich habe letzte Woche allerdings dann noch was gemacht im Büro. Da war ich auf einer kleinen Veranstaltung, wo es so eine Mini-Einführung nochmal in das Thema Sketchnoting gab, eben dann nicht nur als YouTube-Video oder irgendwie online irgendwelche Anleitungen, sondern tatsächlich von einer naja, Kollegin nicht, aber aus dem Konzern jemand, die das eben schon ganz gut und sehr lange macht. Und das war sehr spannende 1,5 Stunden. Ich habe mir gleich im Anschluss abends Stifte bestellt, die sie empfohlen hat, und auch noch ein, zwei Bücher dazu. Und das kam dann zum Glück alles vor dem Wochenende. Und dann habe ich am Wochenende ganz fleißig geübt und habe mich an ihren Tipp gehalten, einfach wenn man irgendwie Dokumentationen im Fernsehen schaut oder so, so die kleinen Episoden aus der Sendung mit der Maus oder so, dann gleich mal einfach versuchen, das mitzunoten, um dann eben einfach zu üben, wie man Inhalte gut festhalten kann. Und ja, da habe ich zwei ganz coole Sketchnotes gemacht von zwei Fernsehsendungen, die wir auf die Festplatte aufgenommen hatten. Ich muss dazu sagen, wir gucken fast nur noch Arte. Klingt jetzt sehr kultursnobistisch, aber das macht tatsächlich, das ist so tolles Programm. Also irgendwie, ich habe, glaube ich, ganz lange nicht öffentlich-rechtlich mehr geguckt, nein, öffentlich-rechtlich ja, aber nichts Privates mehr. Also ich gucke tatsächlich so ein bisschen Lokalfernsehen, wenn ich Veranstaltungshinweise mal gucken will oder was hier so in Hamburg los ist. Ich gucke ein bisschen Nachrichten und ansonsten gucke ich Arte. Das ist echt krass. Oder ich nehme mir Arte auf und pause auf die Festplatte. Und davon haben wir halt ein bisschen was geguckt und ich habe dazu gesketchnotet und bin mit den Ergebnissen ganz zufrieden. Und habe dann gleich noch, wir machen im Dezember ja immer so ein Open House für unsere Freunde, wo wir dann an einem der Adventssonntage bei uns eine Party schmeißen, die dann sozusagen von morgens bis abends geht und jeder kann kommen von unseren Freunden, wann es ihm genau passt an dem Tag, weil gerade die Adventssonntage ja auch für die meisten echt vollgepackt sind mit Terminen. Und dann kommen die einen morgens, die anderen nachmittags und die dritten bleiben den ganzen Tag. Also es ist immer eine bunte Mischung. Und da habe ich dann sozusagen für die Einladung auch noch so ein Mini-Open House mit Weihnachtsmotiven gesketchnotet. Aber das müsstest du eigentlich gesehen haben, Das habe ich gesehen und vielleicht weil du schaffe ich ja es eingeladen bist. irgendwann auch mal zu eurem Open House zu kommen. Aber da es immer so weit weg von Weihnachten ist, ist Ja, es das auf stimmt. Distanz schwierig. Nein, ich habe auch schon fast befürchtet, dass du mir absagen musst, aber wir wollten dich trotzdem einladen, falls du zufällig gerade doch in Hamburg sein solltest. Das ist sehr lieb von euch. Danke. Sehr gerne. Nein, und das hat auch Spaß gemacht. Und da habe ich halt einfach mehr zufällig im Bildbearbeitungsprogramm nach dem Scannen mal auf in Negativ umwandeln geklickt. Und da sah es so viel cooler aus in Schwarz mit weißen Strichen und ein paar roten Punkten. Weil das Original war natürlich schwarz auf weiß mit ein bisschen Blau-Grüntönen. Aber es sah irgendwie nach der Umwandlung hat es uns so viel besser gefallen, dass wir gesagt haben, wir schicken es jetzt in der Umwandlung raus. Ja, passt ja auch viel besser zu Weihnachten irgendwie, finde ich. Genau, das mit den Rottönen. Aber ich hatte keine roten Stifte bestellt. Das war mein Fehler, dass ich zu spät bemerkt habe. Das ist ja unmöglich. Ja, ich bin ja mehr so der grün-braun Mensch. Also habe ich blau und grün und Petrol und braun bestellt zum Kolorieren. Aber kein Rot, wie ich auch schon irgendwie festgestellt habe, das war nicht so schlau. Aber so hatte ich eine lustige Woche und ich habe auch meinen Mann schon angesteckt, der hat auch begeistert mitgesketchnote und notet und ja, findet das auch ganz lustig und will das jetzt auch für sich in seinen beruflichen Alltag versuchen, ein bisschen mitzunehmen. Also insofern, ich warte noch auf die erste dienstliche Anwendung, aber privat finde ich das jetzt schon mal ganz cool und vielleicht ganz gut zum Üben, bevor man dann das erste Mal vor Kollegen sowas macht, dass man es zu Hause schon mal geübt hat. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Tust du uns auch eines der Bilder vielleicht mit den Shownotes? Ich bin nämlich auch interessiert daran, die zu sehen. Kann ich wohl machen. Also das eine würde ich machen, weil das habe ich eh abfotografiert. Das ist so ein Handyfoto. Vielleicht schmeiße ich das aber noch auf den Scanner, dann kann man es ein bisschen besser sehen. Ja, das Hast kann ich machen. du. Also das Open House kann ich auf jeden Fall mit reinpacken und Da habe ich ja, doch, da habe ich das Datum rausgefotoshoppt, weil ich mich dabei verschrieben hatte und ich nicht alles nochmal malen wollte. Deswegen La, steht hat das keiner eigentlich auf dem gehört. Bild drauf. Das war der Ursprungsplan. Das musste ich dann leider rausphotoshoppen. Aber das geht auf jeden Fall und nicht, dass plötzlich irgendwie alle Leute bei mir vor der Tür stehen an dem Tag. Das wäre ja auch nicht so schlau. Ja, das andere kann ich auch. Das war eine Sendung über. Das war so eine Miniserie Vielleicht mit können wir ja raten, Menschen. worüber es ging. Es steht mit drauf. Na. Also es steht drauf, was der Titel der Sendung war. Und zwar geht es über Dächer in Barcelona. Das war eine Serie mit 5 Städten, wo jeden Tag so eine Dreiviertelstunde gezeigt wurde über Dächer in Großstädten und was die Leute so auf ihren Großstadtdächern so tun. An Kultur, an Begrünung, an sonstigen Projekten. Und das war ganz spannend. Also. Und was gab es denn? Es gab Paris, Berlin, Barcelona, Tokio, die haben wir schon alle gesehen und gesketchnotet habe ich Barcelona. Und was wir uns noch angucken werden, ist Buenos Aires. Da freuen wir uns auch schon drauf, weil da waren wir schon mal. Insofern sind wir sehr gespannt, was wir da zu sehen kriegen. Aber das kennen wir nur von unten, nicht von oben, aber diese Bilder da sind ganz cool in dieser Serie gewesen. Genau, so das waren so. Kleine Highlights, wie man so neue Dinge lernen, ist ja was ich sehr gerne mag. Und insofern. Ja, und zum Schluss habe ich dann den Montag, nachdem ich dich sozusagen in die Warteschlange bei der Sicherheitskontrolle abgegeben habe, bin Die ich die plötzlich Treppe runter total wieder. voll war. Die plötzlich total voll war von jetzt auf gleich. Ja, das war aber auch tatsächlich, ich glaube, das ist dieses Thema Ferienbeginn in diversen Bundesländern, in Hamburg zwar noch nicht, aber. So, ich glaube, Niedersachsen hat schon Ferien und es war ja wirklich, also unglaublich. Und direkt unterhalb von diesem Eingang zur Sicherheitszone ist ja ein Supermarkt. Und da bin ich dann noch schnell reingehüpft, weil ich noch den Plan hatte, ein Rezept auszuprobieren und den Plan aber erst entwickelt habe, nachdem am Samstag die Geschäfte geschlossen haben. Bis mir dann einfiel, dass ich am Montag am Flughafen einkaufen könnte, wenn ich nicht extra zum Hauptbahnhof fahren will. Und dann habe ich mir dort Kondensmilch und Spekulatius gekauft. Das klingt Interessante Kombination. interessant, ja. Oh. Und zwar gibt es in Holland so einen Brotaufstrich, das heißt, irgendwie, wie man es genau ausspricht, keine Ahnung, es ist Spekulatius-Creme. Ich finde es sehr lecker Teile meiner Familie kaufen sich das jedes Mal, wenn sie nach Holland zum Einkaufen gefahren sind, was ja von Nordrhein-Westfalen aus nicht ganz so weit ist. Und insofern habe ich dann zufällig bei Pinterest ein Rezept für sowas gesehen und dachte mir, ja, das könnte man doch mal ausprobieren. Und habe dann einfach geguckt, Butter hatte ich noch zu Hause, Zucker auch. Und ja, ich brauchte tatsächlich nur Kondensmilch und Spekulatius. Und habe dann beschlossen, ach, dann mache ich auch gleich, weil das Kondensmilchpäckchen reichte für fast 3 Portionen von dem Ding. Also, dann machen wir gleich die Großportion. Und dann habe ich also Und wenn 600 das Gramm nicht schmeckt? Spekulatius. Verarbeitet in Brotaufstrich, habe das Ganze im Mixeraufsatz von meiner Küchenmaschine zu feinem Spekulatiusmehl gemahlen. Und ja, dann nimmt man Kondensmilch, Zucker und Butter und lässt das im Topf warm werden oder in der Mikrowelle, bis alles geschmolzen ist. Da ich keine Mikrowelle habe, war es der Kochtopf. Dann hat es halt dadurch etwas länger gedauert als in der Mikrowelle, aber das macht ja nichts. Dann verrührt man das Ganze mit dem Spekulatiusmehl und hat vorher noch irgendwie ein bisschen Zimt und Nelken zusätzlich dazu geworfen. Verrührt das gut, packt es in Schraubgläser und fertig. Und es schmeckt richtig gut. Bin ja Also nicht man so muss ein, Spekulatius mögen, ja das ist genau, eine ich bin nicht so ein Voraussetzung. Spekulatius-Fan, deswegen, das klingt für mich nach Fastfood und ehrlich gesagt ziemlich eklig. Es ist richtig, richtig lecker. Also das erste kleine Gläschen ist schon leer. Eins haben wir verschenkt und am Wochenende sind wir auf 2 Geburtstagsfeiern eingeladen. Da werden auch 2 weitere Gläser mit wandern. Und ja, ich glaube, ich werde dann nochmal Nachschub machen und dann aber vielleicht statt Butter Margarine nehmen, weil ich glaube, dass das vielleicht nicht ganz so kühlungsbedürftig ist. Und Margarine ja dann noch etwas unempfindlicher ist als Butter, was so im Kühlschrank rumstehen angeht. Insofern hoffe ich, dass es dann vielleicht auch was ist, was man eher in die Post geben kann, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass es schon schlecht ist, wenn es ankommt beim Empfänger. Steht bei dir wieder ein Wichtelpaket an oder wie kommst du darauf? Ja, und auch meine Family. Ich hoffe übrigens, der Ton ist nicht plötzlich abgerauscht, weil ich sehe gerade, dass mein Mikrofon sich verabschiedet hatte. Ich hoffe, du hörst gleich noch was von mir, also auf der Aufnahme. Das werden wir dann sehen. Ja, hören werden wir das. Hören werden wir das, genau. Ja, ich hoffe, das war nicht so gut. Wir werden es gleich rausfinden. Genau, nein, und Wichtelpakete, ja, ich mache beim Weihnachtswichteln einmal in der Yeti-Gruppe mit. Und natürlich auch noch in der Tauschrausch-Gruppe, wo ich ja auch Moderator bin. Und da bin ich Mitorganisatorin auch des Weihnachtswichtelns dieses Jahr. Und insofern mache ich noch zwei Weihnachtswichtelaktionen. Und ich muss jetzt gerade noch ein Herbstwichtelpäckchen packen. Da kommt aber keine Spekulatius-Creme rein, weil ich finde, das ist kein Herbst-Ding. Nee, nicht, Aber da überhaupt muss ich nicht. auch noch was für selber machen, aber das will ich jetzt mal nicht hier vorher offen öffentlich verraten, weil ich natürlich nicht weiß, ob mein Wichtelkind zufällig hier zuhört. Insofern wäre das ein bisschen blöd, vorher zu verraten, was man in das Paket tut. Ich Wir kann nur wollen sagen, ich natürlich nicht dran hoffen, dass tue. dein Wichtelkind zuhört, weil wir wollen hoffen, dass alle zuhören. Ja, aber ich glaube, aus der Tauschrauschgruppe sind es tatsächlich nicht ganz so viele, weil da habe ich es noch nicht so prominent irgendwie promotet. Aber man weiß es ja nicht so genau. Und insofern will ich einfach da nicht jetzt hier, wer weiß was, über diese Päckchen verraten, weil es soll ja auch eine gewisse Überraschung sein. Also insofern, das ist jetzt die Schwierigkeit an der Vorweihnachtszeit. Da darf man nicht so viel über die Geschenkeprojekte reden, weil die Leute, weil man überhaupt nicht weiß, wer zuhört, sowohl von aus dem privaten Umfeld wie auch aus dem Ravelry-Umfeld für irgendwelche Wichtelaktionen. Das ist ja echt so ein bisschen nicht zu viel verraten. Ja, ansonsten erzählst du es einfach und wir piepen es dann raus. Weißt du, so. Ja, ich könnte es Das dir auch Projekt einfach in piept der Vor- oder Aftershow erzählen. Oder wir müssen das alles in die Januarfolge packen. Oh, das wird eine lange. Ich merke schon. Ja, das könnte auch sein, genau. Ich habe auch gestern schon mein Herbstpäckchen bekommen, was mich dann dazu animiert hat, doch endlich shoppen zu gehen, damit ich auch endlich Inhalt für das Päckchen habe, was ich verschicken muss. Ich habe noch ein bisschen Zeit mit dem Verschicken, deswegen war ich noch nicht ganz so vorangekommen. Aber nachdem das Paket für mich jetzt schon hier ist, erhöht das natürlich massiv den Druck, selber auch das Paket vorzubereiten, was ich abschicken will. Ja, klar. Ganz eindeutig. Ja, aber mehr habe ich dann tatsächlich auch nicht zu berichten, weil ich, wie gesagt, es etwas ruhiger habe angehen lassen in den letzten Wochen, um mal nicht so hektisch von Termin zu Termin gesprungen bin. Ja, dann ergänzen wir uns ja ganz gut, würde ich sagen. Ja, das passt doch hervorragend. Ja, also die Stell dir Folge vor, wir ist. würden beide immer so viel erzählen. Ja, die Folge ist ein bisschen kürzer als sonst, aber ich denke, das geht in Ordnung. Ja, das passt schon. Sehr schön. Dann, was müssen wir noch alles erzählen? Genau, wo wir zu finden sind? Ja. Soll ich mal anfangen? Ja, fang du mal an und ich versuche mich daran zu erinnern, was dann noch fehlt. Alles klar. So, ihr findet uns auf Ravelry als Julia401 und Käthe mit AE und ohne H. Und dort natürlich unter unseren eigenen Profilen, aber auch in der Podcasting auf Deutsch Gruppe, wo wir einen eigenen Thread für die Wollgespräche haben. Soll ich Und. weitermachen? Ja. Ich habe die Liste vor mir liegen, dann musst du nicht so denken. Ja, aber ich, also zwei Sachen weiß ich. Vielleicht ist das ja Ja, auch dann alles, sag was die, noch dann nehme ich kommt. das, was übrig bleibt. Okay, also bleibt noch was übrig. Katrin hat außerdem noch einen Blog. Oder war das jetzt das Nein, falsche Stichwort? das ist genau richtig. Okay, Katrin hat noch einen Blog und zwar unter nochenprojekt.wordpress.com. Genau. Yay! Außerdem haben wir natürlich noch unseren Shownotes-Blog, den hast du, glaube ich, auch noch nicht erwähnt gehabt. Genau, das wäre das nächste gewesen, was ich sagen wollte, aber weiter im Text. Mach ruhig weiter. Den findet ihr unter wollgespräche.wordpress.com und ich habe auch noch einen Instagram-Account unter frau.neumann. Genau, und wer gucken will, wofür ich mich auf Pinterest noch interessiere, außer für Spekulatius-Creme, der kann das per Pinterest tun unter Käthe HH. Käthe auch da mit AE und ohne H rund um das T, dafür zwei Hs am Ende. Ja, und dann würde ich sagen, au revoir und Au revoir, tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.